Erster, ich sah, dass das Lamm das erste Siegel öffnete. Ich hörte ein Tier mit einer lauten Stimme. Es sagte, komm. Zweiter, ich sah ein weißes Pferd. Der Mann auf dem Pferd hatte einen Bogen. Er bekam einen Kranz und gewann. Dritter, das Lamm öffnete das zweite Siegel. Ich hörte das zweite Tier sagen, komm. Vierter, ein anderes Pferd kam. Es war rot. Der Mann auf dem Pferd bekam ein großes Schwert. Er sollte den Frieden von der Erde nehmen. Die Menschen töteten sich gegenseitig. Fünfter, das Lamm öffnete das dritte Siegel. Ich hörte das dritte Tier sagen, komm. Ich sah ein schwarzes Pferd. Der Mann auf dem Pferd hatte eine Waage in der Hand. Sechster, ich hörte eine Stimme von den vier Tieren. Sie sagte, ein Tag Arbeit für Weizen, ein Tag Arbeit für Gerste. Aber Öl und Wein sollen nicht teurer werden. Siebter, das Lamm öffnete das vierte Siegel. Ich hörte das vierte Tier sagen, komm. Achter, ich sah ein gelbes Pferd. Der Mann auf dem Pferd hieß Tod. Die Hölle folgte ihm. Sie hatten Macht über ein Viertel der Erde. Sie töteten mit Schwert, Hunger, Krankheit und wilden Tieren. Neunter, das Lamm öffnete das fünfte Siegel. Ich sah unter dem Altar die Seelen von Menschen. Sie waren getötet worden, weil sie von Gott erzählt hatten. Zehnter, sie riefen laut, Herr, du bist heilig und wahr. Wann richtest du die Menschen auf der Erde? Wann bestrafst du sie für unser Blut? Elfter, jeder bekam ein weißes Kleid. Sie sollten noch etwas warten. Auch andere Menschen, die Jesus lieben, werden getötet werden. Zwölfter, das Lamm öffnete das sechste Siegel. Es gab ein großes Erdbeben. Die Sonne wurde schwarz wie ein Sack. Der Mond wurde rot wie Blut. Dreizehnter, die Sterne fielen auf die Erde. Es war wie bei einem Baum, der seine Früchte verliert, wenn ein starker Wind kommt. Vierzehnter, der Himmel verschwand wie eine Schriftrolle, die man zusammenrollt. Alle Berge und Inseln wurden weggenommen. Fünfzehnter, die Könige, die wichtigen Leute, die Reichen, die Starken, die Sklaven und die freien Menschen versteckten sich in Höhlen und Felsen. Sechzehnter, sie sagten zu den Bergen und Felsen, fallt auf uns. Versteckt uns vor dem Mann auf dem Thron und vor dem Zorn des Lammes. Siebzehnter, denn der große Tag des Zorns ist gekommen. Wer kann da noch bestehen?